niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein. Der Männerabend. Es war ein formloses Schreiben auf gewöhnlichem Papier, welches mich auf die 50. Fachtagung der Vereinigung der freiberuflichen Steuerberater in Rheinland-Pfalz einlud. Gewöhnlich, ja fast langweilig, wie mein jetziges Leben und die Ehe, die ich seit 25 Jahren führe. Ich war ein wenig überrascht über die Einladung, kannte ich die einladende Vereinigung nicht, noch hatte ich jemals an einer Veranstaltung der Vereinigung teilgenommen. Die Teilnehmerliste las ich wie das Who is Who der rheinland-pfälzischen Steuerberater und auch Franz war dabei, der mit mir die große Kunst der Steuer als Auszubildender im Finanzamt Bingen erlernte. Wir pflegen unsere Freundschaft seitdem bis heute und begleiten das Erlebte wechselseitig. Ich denke, es ist nicht falsch, wenn ich sage, dass er mein einziger wahrer Freund ist. Franz klärte mich auf, dass die Institution sich zur Aufgabe gemacht hätte, herausragende Vertreter ihres Faches auf ihre jährliche Tagung einzuladen, um sich von diesen befruchten zu lassen. Es sei eine moderierte Veranstaltung, bei der der Vorsitzende zu bestimmten Fachfragen Spezialisten befrage und so die anderen Teilnehmer fortbilde. Ich fühlte mich geehrt und stolz, der auserwählte Fachmann zu sein. Ich hatte gerade mein 50. Lebensjahr vollendet und bei dieser Gelegenheit mit einem leicht unwohlen Gefühl festgestellt, dass die Hälfte meiner Lebenszeit bereits abgelaufen ist. Bis dahin war ich, so meinte ich jedenfalls, zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte. Nach meinem Abitur hatte ich die Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt für den gehobenen Dienst mit Erfolg abgeschlossen, wurde in das Beamtenverhältnis auf Probe und das Beamtenverhältnis selbst übernommen, arbeitete als Steuerinspektor in der Finanzverwaltung, wechselte in die Abteilung für Betriebsprüfung und schließlich für ein paar kurze Jahre in die freie Wirtschaft, in eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bis ich mich schließlich als freiberuflicher Steuerberater niederließ. Heute habe ich 4 Festangestellte und 2 freie Mitarbeiter und habe mich auf die steuerliche Beratung mittelständiger Unternehmen spezialisiert. Meine Frau Nina lernte ich kennen, als sie Auszubildende in meiner Firma war. Sie hängte ihren Job an den Nagel, als Tom geboren wurde. Nachdem Tina zur Welt kam, gab sie ihren Plan auf, ihren Job wieder aufzunehmen und war fortan, wie sie selbst immer wieder betont, glückliche Hausfrau und Mutter. Ich war immer extrovertiert und habe das Leben erst verstanden, als ich es selbst erlebte. Ich war fasziniert von dem Gegensatz zwischen ihr und mir, von ihrer Motivation aus sich selbst, von den Ideen und Bildern, die sie aus sich selbst entwickelte, aber auch verwundert, dass sie erst alles verstanden haben muss, um es leben zu können. Anfangs sah ich es als sportliche Herausforderung an, sie von der wahren meiner Lebenseinstellung zu überzeugen, erkannte aber dann die Notwendigkeit, zurückzutreten, um sie damit nicht unnötig zu quälen. Sie dankte es mir still, mit tiefer Liebe und Zuneigung, und ich glaube, sie weiß um die Schatten meines nicht gelebten Lebens. Die Fachtagung war ausgerechnet auf das Wochenende terminiert, an dem meine Schwiegermutter, eine mir nicht sonderlich angenehme Person, die mich immer wieder spüren ließ, ihre geliebte Tochter aus ihrem Einflussbereich entführt zu haben, ihren 75. Geburtstag mit viel Pomp und Gloria feiern wollte. Obwohl zwischen Nina und mir die Prämisse Job vor Familie akzeptiert war, habe ich sie behutsam in meine Entscheidung eingeweiht, an der Veranstaltung teilzunehmen, und war überrascht, wie gelassen sie meinen Entschluss aufnahm. Ich meinte sogar, ein flüchtiges Lächeln auf ihrem Gesicht erkannt zu haben, eine Geste des verständigen Mitgefühls, was mich leicht irritierte, aber auch beruhigte. Franz hatte versprochen, mich pünktlich am Freitag um 18 Uhr abzuholen und nach der Tagung wieder nach Hause zu bringen. Wir fuhren in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt nach Mainz und erreichten das noble Hotel in der Innenstadt gegen 19 Uhr rechtzeitig, um uns für den offiziellen Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr fertig zu machen, dessen Beginn auf der Sonnenterrasse des Hotels stattfinden sollte. Empfangen wurden wir von einer Hostess des Hauses, die uns zu der Terrasse begleitete. Ich hoffte, dass ihr verborgen blieb, dass mir der Atem stockte, als ich sie sah, mit ihren schulterlangen blonden Haaren, dem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid, das sie wie eine zweite Haut trug, ihren geschmeidigen Bewegungen und dem geheimnisvollen Lächeln um ihren wunderschön geschnittenen Mund. Sie war die unübertroffene Schönheit all der Damen, die die bereits anwesenden Herren mit Sekt und Häppchen, aber auch mit frisch gezapftem Bier aus dem gut gekühlten Fass verwöhnten, einem ungewöhnlichen Getränk für das noble Ambiente. Erst jetzt bemerkte ich auch die drei Sportwagen, die am Ende der Terrasse wie zufällig abgestellt waren und in unregelmäßigen Abständen die Kraft ihrer Motoren hören ließen. Franz belehrte mich, dass es sich um die neuesten Modelle von Ferrari, Porsche und Maserati handele. Ich traute mich nicht, es ihm gleich zu tun und trat mir umgehend als Strafe dafür, meinen doch vorhandenen geheimen Wunsch nicht in Erfüllung gehen zu lassen, mich mit einer Dame meiner Wahl auf einem der Boliden ablichten zu lassen gegen das Schienenbein. Er versprach mir ein entsprechendes Foto von sich als Erinnerung an einen schönen Abend zuzusenden. Wie es meinem Naturell entsprach, musste ich erst erleben, um zu verstehen, was er mir für den kommenden Abend versprach. In einem günstigen Augenblick nahm ich Franz beiseite und fragte ihn, wer die fremden Männer seien, die sich zu der Tagung eingefunden hätten und wo die Kollegen, deren Erscheinen ich aufgrund der Teilnehmerliste, die ich leider zu Hause liegen gelassen hatte, erwartete. Franz entgegnete, kein Hellseher zu sein und ihm alles egal sei, solange die Rahmenbedingungen so angenehm seien, wie sie sind. Ich solle mich nicht so anstellen und das Leben demütig genießen, wie es kommt. Ich tat es ohne weiteren Widerwillen. Eine halbe Stunde später wurden wir in das angrenzende Restaurant gebeten. Die Tische waren festlich gedeckt, allerdings fehlte bis auf ein Messer jegliches Besteck. Das Messer erinnerte eher an einen Hirschfänger als an ein Esswerkzeug. Die zierlichen Weingläser, die die Tische schmückten, waren mit Biergläsern der Halbliterklasse ergänzt. Bevor der erste Gang serviert wurde, wurden durch sie nicht unerhebliche Mengen Bier an ihr Ziel gebracht. Es war wohl ein unsicherer Blick meinerseits, die meinen Tischnachbarn veranlassten, mich aufzufordern, es ihm gleich zu tun, meinen biernassen Mund an meinen Unterarmen abzuwischen. Ein anfangs vorhandenes Gefühl der Unsicherheit löste sich schnell und wandelte sich in ein Gefühl wohliger Erregung. Als Gruß aus der Küche wurde eine zur Schnecke aufgerollte Currywurst verreicht, deren stattliche Länge 1 Meter betrug. Ich tat einen extra großen Schluck aus dem Bierglas, um den anderen Gästen den Vorsprung und die Gelegenheit zu bieten, die Handhabung der Verspeisung der Wurst vorzuführen, was im wahrsten Sinne des Wortes geschah. Der vollzogene Konsum der Getränke erzeugten in mir eine Gelassenheit, es ihnen gleich zu tun und meine fettigen Hände an der schneeweißen Tischdecke abzuwischen. Es folgte ein Wettbewerb unter Männern mit dem Ziel, den nächsten Gang des Essens zu erjagen. Es wurde eine Zielscheibe, die man vom Bogenschießen her kennt, aufgestellt. Als Ziel war ein Huhn abgebildet. Unser Essbesteck entpuppte sich als Wurfmesser, mit dem unter fröhlichem Gelächter in Richtung Huhn geworfen wurde. Jeder kam dran, ohne Ausnahme, und jeder musste so lange sein Glück versuchen, bis er das unglückliche Huhn traf. Jeder misslungene Versuch wurde mit einem Kräuterschnaps der Marke Hausbrand abgestraft. Dem Huhn folgte der Größe entsprechend dem Maß des genossenen Getränks und der damit korrelierenden Abnahme der Zielgenauigkeit eine Ente, ein Schwein und ein Rind. Das erjagte Fleischstück wurde frisch gegrillt serviert. Beilagen wie Gemüse und Kartoffeln wurden nur spärlich angeboten. Diese hätten auch aus Plastik sein können, da sie ohnehin von Männern nicht gegessen werden. Zwischendurch wurde eine Dame serviert, die in Lebensgröße auf einem Plakat in dem Eingangsbereich bereits angekündigt war. Wie wir nachträglich erfuhren, handelte es sich um eine bekannte lokale Größe der singenden Kunst, die vergeblich versuchte, gegen den Grundton der Speisenden ihre Kunst darzubieten. Franz musste mich zwischen der letzten Hauptspeise und dem Dessert mit einem nassen Lappen vor einem drohenden Kreislaufkollaps bewahren. Das Dessert konnte ich wieder in vollen Zügen genießen. Wir beschlossen unseren Abend mit einer Zigarre an der Bar, verabredeten uns für 9 Uhr des bereits angebrochenen Tages, um 10 Uhr gestärkt die geplante Veranstaltung zu begleiten. Ich verfiel in einen kurzen, zufriedenen Schlaf, zufrieden mit dem Leben, welches ich leben und ausleben durfte. Die Nachricht kam erst kurz vor 10 Uhr, dass die Veranstaltung aufgrund der Erkrankung des Vorsitzenden ausfallen müsse. Mit Rücksicht auf meinen körperlichen Zustand eine erfreuliche Nachricht. Es wurde versichert, die Veranstaltung kurzfristig nachzuholen. Ein verlockender Gedanke. Wir nutzten die gewonnene Zeit, uns zu erholen und fuhren erst am frühen Nachmittag nach Hause. Ich nahm zur Kenntnis, dass mein Zimmer und das Abendessen bereits bezahlt waren und lobte den Veranstalter. Wieder zu Hause angekommen, empfing mich Nina mit einem Lächeln auf dem Gesicht, welches ich nicht so recht einzuordnen wusste. Ich ordnete es dahingehend ein, dass es zu spät für mich war, noch an dem Geburtstagskaffee meiner Schwiegermutter teilzunehmen. Erst ein halbes Jahr später, ich arbeitete gerade an unserer Steuererklärung, fand ich den Durchschlag einer Überweisung an ein nobles Hotel in der Mainzer Innenstadt, datiert auf den Tag, an dem unser Männerabend, den wir ab da so nannten, stattfand. Nina hatte ihn unterschrieben. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war